Das XXL-Interview auf campusradiokiel.de. Herr Kirchmann, wir begrüßen Sie recht herzlich zum gemeinsamen Interview der Hochschulzeitung der Albrecht und des Campus Radio Kiel. Sie sind seit April 2022 Universitätsmusikdirektor der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und haben vorher schon mehrere musikalische Stationen in Ihrem Leben durchlaufen. Warum Musik? Wer oder was hat Sie inspiriert und was haben Sie genau vorher gemacht? Also Musik hatte ich eigentlich schon um mich herum von Kindesbeinen an. Meine Eltern haben viel musiziert, meine Geschwister haben musiziert. Jetzt nicht auf professionellem Niveau, aber so die typische Hausmusik. Also mein Vater hat im Chor gesungen, Klavier gespielt und meine Mutter hat viel gesungen. Und so war der Kontakt mit Chor und Instrumentalmusik schon früh gegeben. Meine Schwestern haben ganz klassisch Blockflöte gelernt, das wollte ich selber nicht. Und dann habe ich mit Klavier angefangen. Und so bin ich dann peu à peu immer weiter gegangen, habe dann irgendwann Horn dazu genommen als Blasinstrument und dann noch Orgel gelernt. Und so mit der Orgel war dann der Weg irgendwie vorgezeichnet, da war ich dann in der Jugendklasse in der Musikhochschule Trossingen. Das ist ein winziger Ort im Schwarzwald, der nur aus Musikhochschule besteht. Da bin ich dann immer einmal die Woche hin zum Orgelunterricht. Und dann für meinen Lehrer war dann irgendwie klar, dass ich Musik studieren soll. Und dann habe ich das auch gemacht, habe Kirchenmusik studiert und bin dann eben so auf diesem Weg gelandet, habe dann in Köln Kirchenmusik studiert, dann eben so auch den ersten Kontakt zum Dirigieren bekommen und wollte diesen Weg dann noch intensivieren, habe dann noch den Kapellmeisterstudiengang gemacht in Köln und dann den Kontakt zur Oper gefunden, habe dann als Kirchenmusiker gearbeitet und als Korrepetitor und Dirigent bei der Kammeroper Köln. Und hatte dann meine erste volle Stelle in Bonn als Kirchenmusiker, bin von da dann als Chordirektor und Kapellmeister nach Schwerin gewechselt und jetzt seit April hier in Kiel. Welche Faszination finden Sie in klassischer Musik und dem Musizieren in Ensembles? Also die klassische Musik hat einfach so eine große Bandbreite an Emotionen und Gefühlen zu bieten, das ist der Wahnsinn, einfach darin einzutauchen und das zu erleben, das ist wirklich das, was für mich den Reiz ausmacht. Und diese Besonderheit eben dann auch im Ensemble an andere Menschen weiterzugeben oder mit anderen Menschen zu erarbeiten, das ist das Tolle an der Ensemblearbeit, also Chor und Orchester, genau diese Emotionen zu vermitteln und dann gemeinsam zu erleben. Das ist das, was das ausmacht. Ja, hört man sich jetzt in der Generation der Studierenden um, findet man vielleicht eher selten Personen, die sich wirklich für Klassik begeistern können. Ist Ihrer Meinung nach klassische Musik Musik für alle und sollte sie ein vielleicht noch größeres Publikum finden? Auf jeden Fall ist klassische Musik für alle da. Das ist nicht nur ein elitärer Kreis, der das konsumiert und ausübt. Tatsächlich ist es ja so, wenn man irgendwie jetzt aus Schwerin kommt, in einer Stadt, in der vornehmlich alte Menschen wohnen, und man kommt dann hierher nach Kiel, ist der Unterschied ja wirklich groß, wenn man dann tatsächlich feststellt, hier gibt es ganz viele junge Menschen, die sich auch für klassische Musik begeistern, sei es in Chor und Orchester. Und wenn man das hier so sieht, dann muss man sich eigentlich um die Zukunft der klassischen Musik keine Sorgen machen, wenn man sieht, mit welcher Begeisterung auch eben Studierende hier die klassische Musik ausüben und sich dafür begeistern. Hören Sie klassische Musik auch im privaten Raum oder hören Sie da eher was anderes? Was ist Ihre Lieblingsband, Ihr Lieblingssänger? Im privaten Bereich höre ich eigentlich, weil man so den ganzen Tag mit Musik umgeben ist, eigentlich muss ich gestehen, bin ich froh, wenn mal Ruhe ist, dann so gesehen. Ich habe früher auch als Jugendlicher alles gehört, was es so gab, rauf und runter, eine Techno- und Rave-Phase der Oberstufe im Gymnasium und so als Kontrast dazu. Aber mittlerweile kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, das ist meine Lieblingsband oder so. Und ich höre tatsächlich auch privat keine klassische Musik. Aber hätten Sie denn einen Musikwunsch, den wir hier Ihnen erfüllen könnten im Radio? Oh, konkret jetzt tatsächlich fällt mir spontan keiner ein. Es sei denn, Sie spielen irgendwas von Udo Jürgens oder so. Das wäre. Können wir auch machen. Ja, das ist ja. Das war so einmal, es war so als, so in der Studienzeit. So einmal habe ich so fast alle Texte von Udo Jürgens konnte ich auswendig. Ja, sehr gut. Für Ihr Amt sind Sie selbst ja in große Fußstapfen getreten, wenn man das so sagen will. Professor Bernhard Emmer hat über 30 Jahre lang die Universitätsmusik der CAU geprägt. Haben Sie bereits eigene Ambitionen für ein Erbe, in Anführungszeichen, das Sie vielleicht mal hinterlassen wollen? Das Erbe, also ich habe jetzt keinen Anspruch, das oder das soll jetzt hier an meinen Grabstein in der Universität gemeißelt werden, hat dies oder jenes getan. Ich genieße es jetzt erstmal, hier Musik zu machen mit den Studierenden. Wir haben jetzt in diesem Semester neu tatsächlich, dass wir uns mal auch in den Bereich der Oper vorwagen mit Hänsel und Gretel, wo wir eine konzertante Aufführung machen am 11. Dezember hier im Audimax. Das gab es so vorher noch nicht, dass eben mit den Ensembles jetzt auch im Musiktheaterbereich was gemacht wurde. Und da ist es so ein neuer Aspekt. Und wenn die Studierenden da Spaß dran haben, ist das auch was, was man zukünftig gerne auch noch weitermachen kann. Ja, auch mit dem Chor gehen wir jetzt erstmal so ein bisschen in die modernere Richtung, einfach um auch mal zu zeigen, was eben an zeitgenössischer Chormusik alles auf dem Markt zu finden ist und versuchen da einfach die ganze Bandbreite abzustecken. Ja, Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie arbeiten mit Chor und Orchester zusammen und im Dezember und Januar stehen große Semesterkonzerte an. Sie haben gerade schon gesagt, Hänsel und Gretel und welche weiteren Werke noch und ja, was verbindet Sie mit diesen Werken? Also warum haben Sie genau diese Werke ausgewählt? Also Hänsel und Gretel ist tatsächlich auf einer Zugfahrt entstanden, die Idee, weil es darum ging, also ich muss vielleicht so anfangen, am Ende des Semesters führen wir die Mass for Peace von Carl Jenkins auf in der Wunderino Arena, ein quasi Antikriegsstück für Chor, großen Chor und großes Orchester. Das war so die Zielsetzung für das Semesterprogramm in diesem Semester. Dieses Konzert ist aber vom musikalischen Anspruch oder nicht so umfangreich, dass man damit ein ganzes Semesterprogramm, also an Probenarbeit bestreiten kann. Also es war davon ausgehend die Überlegung, was machen wir noch in diesem Semester außer dieses Stück? Und dann kam so eben, wie gesagt, auf der Zugfahrt so die Gedanken, was kann man machen? Und dann kam ja, okay, wir sind irgendwie in der Vorweihnachtszeit. Was gibt es in der Vorweihnachtszeit? Und dann fiel mir ein Hänsel und Gretel. Danach machen wir vielleicht erstmal Ausschnitte daraus. Und aus diesen kleinen Ausschnitten ist dann tatsächlich letztlich die gesamte Oper zusammengewachsen, die wir dann konzertant aufführen. Das ist in der Kooperation dann auch mit der Musikhochschule Lübeck, da sind einige Studierende, die dann die Gesangsrollen übernehmen. Also die werden da auch etwas ein bisschen szenisch auch spielen. Es ist nicht nur so, dass sie da stehen und singen, sondern die spielen auch szenisch. Wir haben jetzt aber natürlich kein Bühnenbild oder umfangreiche Kostüme, deswegen konzertant, aber natürlich schon auch mit ein bisschen szenischem Spiel dabei. Und genauso war es dann auch für den Chor, auch für den Chor reicht dieses Stück, die Mass for Peace, nicht komplett aus für das ganze Semesterprogramm. Und da machen wir jetzt ein Weihnachtskonzert mit einer Mischung aus englischen Christmas Carols und auch hier zeitgenössische Chormusik. Der Wintersongs von Ola Jelo sind ein großer Bestandteil dieses Programms, um einfach ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert mit weihnachtlicher Chormusik zu machen. Ja, Sie haben die Konzertgestaltung angesprochen. In welchem Format werden die Konzerte denn beispielsweise an welchem Ort stattfinden und wie kommen die Zuhörerinnen und Leser an Karten? Also Hänsel und Gretel, die konzertante Opernaufführung wird im Audimax stattfinden am 11. Dezember. Da gibt es Eintrittskarten hier auch an der Uni, in der Mensa 1 und in der Bücherei Hugendubel und bei Ruth König Klassik sind Eintrittskarten zu erwerben. Für das Chorkonzert gibt es auch kostenlose Einlasskarten, die sind auch bei den gleichen Vorverkaufsstellen zu erwerben. Das Chorkonzert findet in der Petruskirche statt, hier in Kiel, und dann das Konzert am Semesterende, die Mass for Peace von Carl Jenkins, die wird in der Wunderino Arena stattfinden. Da wird es ab Anfang Januar die Karten auch an den gleichen Vorverkaufsstellen geben. Also viel Auswahl, kann man gerne mal vorbeischauen. Was wünschen Sie sich denn jetzt noch zuletzt für die Zukunft, für Ihre Zukunft hier an der Universität? Dass die Studierenden mit der gleichen Begeisterung weitermachen, wie sie jetzt dabei sind, dann bin ich schon total glücklich.